Endlich sei der alten Tiefe eins dargelegt im Schrein aus Zeit. Und goldene Stimmen rufen uns zur Tat und heller Wachsamkeit. Was den Weg nach unten schreitet, verkümmert gar in kargem Schein. Und aus Wassern frei von Eisen erfasst uns ahnend Leben sein. Sinnend leer, bleich, ohne Antlitz, halb kriechend nun im letzten Rund. Doch bald schon aufrecht, jung und kühn, durch Geist beseelt aus Sonnengrund. Als Kinder in ihrer Schöpferkraft folgt nach dem Schwan in hohem Stand. Und zum Throne fester Reinheit steigt gleißend hoch.